Erster, über die Hilfe für die Gläubigen brauche ich euch nicht mehr zu schreiben. Zweiter, ich weiß, wie bereit ihr seid, denn ich habe den Makedoniern von euch erzählt und mich gerühmt, dass ihr in Achaia schon letztes Jahr bereit wart und euer Eifer viele andere ermutigt hat. Dritter, ich habe die Brüder geschickt, damit unser Lob über euch in dieser Sache nicht umsonst war, sondern damit eure Bereitschaft meine Worte bestätigt. Vierter, ich habe die Brüder geschickt, damit wir nicht beschämt werden, wenn Makedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, und damit auch ihr nicht enttäuscht werdet. Fünfter, deshalb hielt ich es für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und eure versprochene Spende vorbereiten, damit sie als eine großzügige Gabe bereit liegt und nicht wie etwas Geiziges wirkt. Sechster, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, aber wer viel sät, wird auch viel ernten. Siebter, jeder soll so geben, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Achter, Gott kann euch aber mit jeder Gnade reichlich beschenken, so dass ihr immer genug von allem habt und sogar noch etwas für jedes gute Werk übrig bleibt. Neunter, wie es in der Schrift steht, er hat großzügig gegeben und den Armen geholfen, seine Gerechtigkeit bleibt für immer. Zehnter, Gott, der dem Bauern Samen zum Säen und Brot zum Essen gibt, wird auch euch Samen geben und ihn vermehren, und er wird die guten Ergebnisse eurer Großzügigkeit wachsen lassen. Elfter, er tut dies, damit ihr reichlich mit allem ausgestattet seid für jede gute Tat, was durch unsere Vermittlung Gott Dank bringt. Zwölfter, denn dieser Dienst der Spende hilft nicht nur den Gläubigen in ihrer Not, sondern er führt auch zu vielen Dankgebeten an Gott. 13. Durch diesen bewiesenen Dienst wird Gott geehrt, weil ihr dem Evangelium von Christus gehorsam seid und weil ihr großzügig mit ihnen und allen anderen teilt. 14. Auch sie beten für euch und sehnen sich nach euch, wegen der großen Gnade Gottes, die sie an euch sehen. 15. Dank sei Gott für sein unbeschreibliches Geschenk.